Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. L'État, c'est moi. Der Staat bin ich. Das geflügelte Wort prägte der einstige Sonnenkönig Ludwig XIV., jener König, der den höfischen Absolutismus zu einem perfekten Machtsystem entwickelte. Mehr als 70 Jahre saß er auf dem Thron und starb. 1715 dann trotzdem. Jetzt steht der sterbende König im Mittelpunkt eines ganz minimalistisch inszenierten Films, der eine ziemlich große Wucht entfaltet. Ebenso wie Sofia Coppolas neues Werk Die Verführten, wofür sie in Cannes den Preis für die beste Regie gewann. Und dann stellt Hartwig Tegeler noch einen dritten Film vor, der von einer Eintagsfliege handelt. Insgesamt eine ziemlich gute Woche für Cineasten, meint er. Und zunächst fängt er aber an mit dem Sonnenkönig. Der König stirbt in seinem Schlafzimmer. Ein Wundbrand, das Bein wird immer schwärzer. Die Ärzte erweisen sich als Scharlatane, nun das Dahinsiechen. Wie ein Credo steht ein Satz, den Ludwig am Anfang sagt, über dieser Szenerie. Ich würde lieber schlafen. Der katalanische Regisseur Albert Serra hat seinen Film Der Tod von Ludwig XIV. Als Kammerspiel mit Kerzenlicht inszeniert. Das meiste Licht konzentriert sich dabei auf den Sterbenden in seinem Bett, mal mit absurd gigantischer, mal mit kleinerer Perücke. Der alte Herrscher, gespielt von Truffaut-Ikone Jean-Pierre Léaud, ist umgeben von einem Heer von Dienern, Kurtisanen, Höflingen und eben unfähigen Ärzten. Wenn der Kranke ein Ei isst, klatscht die Entourage. Nur noch hohle Rituale der Macht. Und nur der sterbende König spricht es aus. In diesem Raum stinkt es fürchterlich. Es geht in Albert Serras Der Tod von Ludwig XIV. Um den Tod und die Fäulnis auf beiden Ebenen. Der des natürlichen menschlichen Körpers und der des politischen Körpers, der höfischen Macht des Absolutismus. In der Konzentration auf das Schlafzimmer der sterbenden Monarchen findet der Film seine grandiose Metapher für die Vergänglichkeit eines Machtsystems. Ein Bild, das wir uns heute auf unsere Zeit blickend genüsslich oder auch erschrocken auf der Zunge zergehen lassen können. 1715 stirbt der König, 1789 mit der Französischen Revolution die alte Ordnung. Der Tod von Ludwig XIV. Von Albert Serra, bei uns im französischen Original mit deutschen Untertiteln im Kino, herausragend. Ein anderes System im Verschwinden begriffen, die Sklavenhaltergesellschaft der US-Südstaaten. In Sofia Coppolas Die Verführten, einem Remake von Don Siegels Film Betrogen von 1970, sind die Sklaven schon am Anfang von der Plantage, die nun ein Mädchenpensionat beherbergt, geflohen. Der Bürgerkrieg ist in der Ferne zu hören, aber hier ist noch Ruhe, Frieden, vielleicht. Wir bitten dich, unser Pensionat zu schützen und wir beten, dass wir die Nacht hindurch vor Schaden bewahrt werden. Amen. Dann findet eines der Mädchen einen verwundeten Nordstaaten-Soldaten, Colin Farrell, in der Rolle, die bei Don Siegel Clint Eastwood spielte. Ist er tot? Nein, bringt ihn hinein. Der nun einzige Mann in dieser Frauengruppe, bestehend aus der Leiterin des Heims, Nicole Kidman, der Lehrerin, Kirsten Dunst, und den 5 heranwachsenden Mädchen, er entfacht erotische Wünsche und Fantasien. Er scheint ein sensibler Mensch zu sein. Ist es so? Es entsteht wohl Konkurrenz, aber gleichzeitig quasi instinktiv auch der Widerstand gegen die männliche, verführerische, manipulative Macht. Kommen Sie mit mir. Im Unterschied zum Don Siegel-Original erzählt Sofia Coppola ihre Geschichte aus der Perspektive der Frauen, inszeniert in einer schwülen Atmosphäre des alten Südens, wo der Schweiß immer läuft, so wohlanständig die wohlerzogenen Töchter sich auch geben mögen. Ein Reigen von Macht und Obsession, der hier sichtbar und dem Soldaten nicht sehr gut bekommen wird in diesem Kosmos, der merkwürdig abgeschottet, ja nur noch künstlich wirkt in seinen Ritualen der Ordnung hinter diesen Mauern der alten Plantage. Der alte Süden ist bald nicht mehr. Die Verführten von Sofia Coppola, herausragend. Noch einmal Vergänglichkeit verbunden mit einer rhetorischen Frage. Wer weint denn um eine Eintagsfliege? In Nur ein Tag philosophiert der Fuchs mit dem Wildschwein. Der Tod ist wie das Leben, unabwendbar. Und niemand weint über das Leben. Und deshalb sollte auch keiner über den Tod weinen. Ende. Auflösung. Der Tod. Sie sind in dem Wesen, das im Mittelpunkt von Martin Baltscheids Film steht, von vornherein angelegt. Denn die Eintagsfliege lebt eben nur einen Tag. Den verbringt sie aber mit dem Fuchs und dem Wildschwein, um alles zu genießen, was diese kurze Lebensspanne zur Verfügung stellt. Und warum guckt ihr so traurig? Gucken wir traurig? Aber ja, volle Pulle traurig guckt ihr. Wenn ihr weiter so traurig in die Sonne guckt, regnet es. Caroline Schuch, Lars Rudolph und Aljoscha Stadelmann spielen Eintagsfliege, Fuchs und Schwein ohne Kostüme und Masken. Was wunderbar funktioniert in diesem Film. Denn das Drama der Eintagsfliege, das nur ein Tag verhandelt, braucht keine Masken, sondern nur die Emotionen, um die großen existenziellen Fragen von Vergänglichkeit und Tod zu behandeln. Für den Kinogänger jeder Größe, jedes Alters. In der Einfachheit dieser Inszenierung liegt eine große Kraft, die im Übrigen wie ein Kontrapunkt zum handelsüblichen Kinogetöse funktioniert. Carpe diem eben. Wer nur einen Tag hat, der braucht das ganze Glück in 24 Stunden. Du willst doch, oder? Ich? Natürlich. Nur ein Tag von Martin Baltscheid. Herausragend.